Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus den Sprüchen, Kapitel 4, Vers 23. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Gott segne dieses Wort. Herzschutz. Ja, in diesem Bibelvers hier aus den Sprüchen im vierten Kapitel lesen wir mehr, worauf es dann ankommt, dass wir unser Herz schützen und was nun Herzschutz ist. Und hier ist es eben so, dass wir verstehen, dass es, wenn es heißt vor allem, aber behüte dein Herz, ja, dass es unabdingbar wichtig ist, dass wir unser Herz behüten. Und warum? Weil es sagte uns dann nämlich gleich, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und das ist entscheidend zu verstehen, dass wir also Acht geben auf unsere Herzen und besonders dann auch wahrnehmen und uns in Erinnerung rufen, dass unser Jesus Christus ja auch nur was Christus interessiert, ist unser Herz, unsere Beziehung, also von seinem Herzen zu unserem Herzen. Und das ist entscheidend, das zu verstehen. Und als reuige Sünder können wir dann eben in unserer persönlichen Beziehung eben diese Herzensangelegenheit wahrnehmen und auch verstehen, was es auf sich hat, unser Herz zu schützen. Denn hier habe ich nochmal eine Einladung für euch. Geht mal rein ins Matthäus-Evangelium. Kapitel 15, Vers 17 bis 18. Ich lese aus der Lutherbibel, ja, 1984. Matthäus, Kapitel 15, Vers 17 bis 18. Jesus sagt: Merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Gott segne dieses Wort. Und hier spricht Jesus eben von unreinen Herzen und weist ihm darauf hin, wie wichtig es das ist, dass wir unsere Herzen schützen. Und wenn ihr euch das so mal praktisch vorstellt, wir sind ja umgeben von Informationen, Daten, Internet, Audio, Video, Bücher, Videospiele, was es nicht alles gibt. Und es ist wichtig, dass ihr versteht, dass all dieses, dass unser Herz und wir werden beeinflusst von all diesen Sachen. Also richtig inundiert, ja, also fast, ja, überwältigt, kann man sagen, ja. Und das ist nicht nur ein harmloser Spaß, all dieses, ja, Audio, Video und Musik und so, sondern da ist oftmals eben die Möglichkeit gegeben, dass wir uns nicht nur von Christus abwenden, aber dass wir uns der Lehre der Welt, also der Lügen und der Falschheit der Welt sozusagen, dass wir uns in die Richtung begeben. Und das möchte unser Herrgott nicht. Deswegen müssen wir unser Herz davor schützen. Also was wir lesen, was wir hören, was wir anschauen, wem wir zuhören vor allem auch, ja. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir, wie Jesus sagt, aus dem Herzen kommen eben auch, ja, unreine Gedanken und was es nicht alles auf sich hat. Und es ist letztendlich, der Teufel steckt hinter der Lehre, also den falschen Versprechungen und Emotionen, Gefühlen und Hoffnungen, was auch immer, der Welt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass sein Ziel ist, uns abzulenken von unserem Herrn Jesus Christus und vor allem von seinem Wort. Sein Ziel ist, uns fernzuhalten, denn nur in und durch Jesus Christus und durch unsere tagtägliche Beziehung mit Jesus Christus, die wir zu jedem Zeitpunkt haben, besonders durch unsere Bibel, versucht er, uns in die Irre zu führen und uns aus dem Wort fernzuhalten. Ich wiederhole, der Teufel, der Satan, versucht, uns aus Gottes Wort fernzuhalten. Ja? Das ist ganz wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass ihr selber die Bibel lest und tagtäglich, macht das nicht nur zur Gewohnheit, tagtäglich die Bibel zu lesen, sondern mit der Zeit betet auch mal und fragt auch unseren Jesus Christus, euch zu helfen, ja, und uns allen zu helfen, dass wir in der Bibel bleiben, in Gottes Wort. Und darauf kommt es an, ja. Also das schützt dann unser Herz und wir verstehen eben diese Wahrheit, die unser Jesus Christus sagt, uns lehrt. Und anders als in Wort und Gebet, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, sind wir ja den Klängen und den Geräuschen und was auch immer die Welt verspricht, ja, ausgeliefert. Ja, und das geht eben nur in und durch Jesus Christus, dass er unser Herz schützen kann. Wir können das in unserer eigenen Kraft nicht tun. Das tut er durch den Heiligen Geist, der in und durch uns wirkt und uns hilft und unsere Herzen schützt. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für diesen Bibelvers aus den Sprüchen, aus dem Alten Testament und auch aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 15. Und wir beten, dass alle Menschen nochmal reingehen, wir, die wir Jesus Christus folgen und verstehen, wie wichtig das ist, unser Herz zu schützen. Das machst du, das machen wir gar nicht, das machst du. Und dass wir in deinem Wort bleiben und du uns dadurch von Herz zu Herz zusprechen kannst, was du nun vorhast. Und dass wir auch still sind und die auch zuhören können, ja, dass wir nicht uns einfach gedankenlos Klängen und Sachen und Wort und Text und Bild und Audio uns inundieren lassen und uns dann gar nicht zuhören können, dass du uns in die Herzen sprichst. Denn das tust du. Du sprichst immer in unsere Herzen zu allen Zeiten. Und wir tun gut daran, uns Zeit zu nehmen, wirklich qualitativ gute Zeit mit dir zu verbringen, in Wort und Gebet vor allem, in Wort und Gebet, und du uns dann in die Herzen sprichst und dass wir dir überhaupt zuhören können, dass wir still sind, dass wir nicht immer nur beten und selber reden, dass wir wirklich still sind und dir zuhören, wie du in unsere Herzen sprichst. Und das ist immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich und auch der Zeitrahmen und wie du das machst, es ist immer individuell. Weil wir als Menschen ja auch alle ja auch einzigartig sind, geschaffen worden sind in deinem Bild, Herr Jesus. Und ja, wir danken dir für deine Hilfe, dass du uns hilfst, unser Herz zu schützen, vor allem mit all den Wahrheiten, die du uns in der Bibel gibst, die wir auch nur dort finden und auch nur in und durch dich, unser Jesus Christus, wahrnehmen können. Wir danken dir für deine Hilfe und beten dies in deinem geistigen Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.